Grüß Gott, Kinder. Sicher ist euch auch schon aufgefallen, dass es Tage gibt, an denen Erwachsene recht nervös sind. Da ist dann am besten, man kommt ihnen nicht in die Quere. Und wenn man ihnen doch in die Quere kommt, du lieber Schreck, dann wird das Donnerwetter gleich doppelt so groß wie sonst. Der Meister Eder ist ein herzensguter, gemütlicher alter Handwerker. Aber auch bei ihm kommt es vor, dass ihm was an den Nerven zerrt. Also, da war vor etlichen Tagen ein Kunde da, der einen großen Schrank in ganz genauen Maßen bestellt hatte. Eine recht tiefdürrige Arbeit. Der Kunde schaute nach, wie weit der Meister Eder mit dem Schrank war und sagte, sagen Sie mal, Herr Eder, werden Sie auch bestimmt bis zum Donnerstag fertig? Ja, freilich, freilich. Wenn ich was versprich, nachher heute sag. Da sind Sie mir nicht böse, dass ich nachfrage. Nein, nein, ja, Sie wissen, es ist nicht wegen mir, sondern wegen dem Transport. Ja, freilich weiß ich das. Wenn der Schrank nämlich nicht am Donnerstag mit meinen anderen Sachen verladen werden kann, dann muss ich ihn extra transportieren lassen und das kostet mich dann mindestens einen Hunderter mehr. Ja, ja, ich verstehe Sie schon. Der Termin ist zwar ein wenig knapp, aber das kriegen wir schon. Ich weiß, dass ich mich auf Sie verlassen kann. Ja, ganz bestimmt. Naja, ja. Sie sind einer vom alten Schlag, Herr Eder. Na, das meine ich. Also dann, am Donnerstag um 5 kommt der Spediteur. Ja, ist schon gut. Um 5 ist der Schrank fix und fertig. Ja, ja, können Sie ihn verlassen. Der Termin war wirklich ein wenig knapp und am Donnerstag hat der Meister Eder schon um 6:30 in der Früh zu arbeiten angefangen, damit er ganz bestimmt fertig wird. Der Pumuckl war fast so brav wie ein Heinzelmännchen, verschleppte und verlegte nichts, hüpfte dem Eder auch nicht unnötig zwischen den Beinen herum und so wäre alles wunderbar gegangen, wenn nicht Maschinen bzw. deren Motoren manchmal auch Mucken hätten. Es war so um 9 Uhr herum, der Pumuckl saß in seiner Schaukel und sang vor sich hin, als die Maschine plötzlich streikte. Ja, Herrschaftszeiten. Aber was ist denn jetzt los? Er hat den Sicherung ausgehauen. La, la, la, la, la, la. Die Sicherung sind in Ordnung. Es geht mir gerade noch, dass der Maschine jetzt was fällt. Pumuckl! Hör mit deiner Singerei auf. Da wird man ja narrisch, gell? Vom Singen wird man nicht narrisch, sondern lustig. Warst du an der Maschine? Deine Maschine, die habe ich dir nicht mal angeguckt. Ist mir viel zu laut und zu langweilig und zu was weiß ich. Himmel, Herrschaft, dummer Vetter. Wo ist denn jetzt wieder mein Schraubzieher? Der ist im Werkzeugkasten. Ja, da habe ich doch gerade nachgeschaut. Nein, das hast du nicht. Guck mal, bis daher, das, guck mal, da wird noch ein Schraubenzieher drin sein. Schau mal, bis hierher. Ja, fein grad. Siehst du? Na, na, na, na. Ja, vielleicht ist bloß ein Schraubenlocker. Vielleicht erwische ich den Fehler. Darf ich jetzt leise singen? Vielleicht so, also so. Schlaf, Kindlein, schlaf. Hör auf, sag ich. Ich hab das nur gesagt, das macht mich nervös. Nein, das ist Schlaflieder machen nie nervös. Sonst könnte ja gar keiner drauf einschlafen. Schlaf, Kindlein, schlaf. Wegen deiner blöden Singerei, da habe ich jetzt nur einen elektrischen Schlag gekriegt. Ja, aber ich habe nichts Elektrisches gesungen, ich habe was Schlafiges gesungen. Ja, aber ich habe den elektrischen Hauptschalter nicht abgeschaltet gehabt. Wo ist denn jetzt wieder mein Schraubenzieher? In deiner Tasche. Ach so? Ja. Ja. Ah, vielleicht ist das. Probieren wir es nur einmal. Der Kuckuck soll da jede Maschine holen. Was tun denn Kuckucke mit Maschinen? Nix. Warum soll er sie dann holen, der Kuckuck? Jetzt hört doch endlich die ewige Fragerei auf. Nee, das muss ich hab was anderes zum Denken. Ich will doch alles wissen. Also da bleibt mir jetzt nichts anderes übrig, als dass ich einen Schmidt anrufe. So, 5, 6, 4, 2, 9. Ja, hier Eder. Grüß Gott, Frau Schmidt. Ja? Ich bräuchte dringend einen Karl. Ich habe nämlich einen Termin bis um 5 Uhr und jetzt spinnt meine Maschine. Also er müsste gleich rüberkommen, gell? Der Karl ist nicht da. Was? Er ist auswärts auf Montage. Oh Jäger, nein. Er kommt heute nicht einmal Mittag an. Das geht mir gerade noch ab. Schach, mein, tut mir leid. Oje, da kann man nichts machen. Also, Dankeschön, Frau Schmidt. Ja, bitteschön. Ja, Herrschaftszeiten. Wen rufe ich denn da jetzt gleich an? Pumuckl, geh von der Maschine weg, sag ich. Ich hab doch bloß geguckt, vielleicht sieht ein Kobold mehr als ein Mensch. Wenn ich nichts sehe, dann siehst du auch nichts. Ui, ui, ui, ui. Komm, geh weg da. Anderes Sachen. Setz dich in deine Schaukel rein und mach von mir aus ein Gedicht. Aber tanz nicht da rum. Wo ist denn das Telefonbuch? Ja, also... Hast du das Telefonbuch? Ich hab doch nicht das Telefonbuch, du hast es. Was hab ich? Es ist auf den Bretterstapel gelegt worden. Ah ja, stimmt. Ja. Der Pumunkel ist bloß brav, damit du es weißt. Er ist an gar nichts schuld. Nur du bist voller Ungeduld. Ui, das reimt sich. Und was sich reimt, das stimmt. Ja, ist schon recht. Schön. Entschuldige. Bitte. Q-R-S... Pumuckl ist an gar nichts schuld, du bist voller Ungeduld, suchst überall was nicht versteckt. Jetzt hör mit der Dichterei auf, ich muss telefonieren. Das ist einmal 37. Suchst überall was nicht versteckt, 66. Bist selbst der sich stets neckt. Ja, bitte, komm, ja. Sag doch mal, dass das Herrschaftszeiten, jetzt habe ich die Telefonnummer sagen, wieder vergessen. Nicht gut ist von mir. Ruhe, es geht mir jetzt. Der sich stets neckt. Ruhe, sage ich jetzt, habe ich gesagt. Du hast aber auch gesagt, dass ich mich in die Schaukel setzen soll und dichten. Aber nicht jetzt. Wann dann? Also mal, da haben wir einmal 37. Wann dann? 66. Wann dann? 67. Wann dann? Überhaupt nicht. Wieso? Ja, hier ist Eder. Herr Schrader, ich habe eine große Bitte. Könnten Sie nicht gleich rüberkommen? Ich bin in einer furchtbaren Verlegenheit, weil ich... Meister Eder konnte den Mechaniker Schrader tatsächlich überreden, gleich zu kommen. Er wollte schon aufatmen und besserer Laune werden, aber er kannte diesen Herrn Schrader nicht, dem nichts so verhasst war wie eine schnelle Bewegung. So, Dala. Ja, sind Sie jetzt da? Ja. Wo fällt's nachher? Ja, die Maschine ist plötzlich stehen geblieben, also mittendrin, verstehen Sie? Das ist ein altes Modell, wissen Sie. Ja, schon. Aber ich muss ja um 5 Uhr fertig sein mit einer wichtigen Reparatur, verstehen Sie? Da brauchen Sie eine neue Maschine. Ja, das schon, aber... So alte Motoren reparieren, das lohnt sich nicht. Ich kann aber jetzt keine neue Maschine herzaubern, ich muss ja... Ja, schon. Ja. Geht das alte Zeug, ja, die weiß schon. Repariert sich nicht leicht. Aber schauen Sie es doch bitte schön zuerst einmal an. Ja, schon. Ja, kommen Sie her. Probieren wir es halt einmal. Ja, probieren Sie es bitte. Nehmen wir es halt einmal auseinander, ja. Das Ding. Ja. Da. Ja, sagen Sie einmal. Was denn? Ja, wo ist jetzt der Schraubenzieher? Ja, ich habe mir einen da gerade gegeben. Es war? Ja. Ja, sowas. Was ist denn? Ja, wo habt ihr ihn nachher hingelegt? Ja, Herrschaftszeiten, das geht mir jetzt auch gerade noch ab. Ach, das ist ja gut. Ja, sie. Was? Ja, deswegen brauchen Sie mich nicht so anfangen, gell? Nein, das ist ja nicht so gemeint. Also, mei. Ist da das ein altes Modell? Ja, ich weiß schon, Herr Schrader, freilich. Herrschaftszeiten, nochmal, wie hat jetzt das passieren können? Pumuckl, ich sag dir, wenn du nicht aufhörst. Jetzt ist Schrauben weg. Tu sofort die Schrauben her, sag ich dir. Ja, sag's einmal, wie reden denn Sie mit mir? Ich hab ja Sie gar nicht gemeint. Ja, wen denn sonst nachher? Nein. Ist ja sonst keiner da? Herr Schrader, glauben Sie mir. Da ist ja die Schrauben. Ah ja. Nein, mir fehlt noch mal nicht. Ja, Himmel, Birnbaum und Hollerstamm. Wenn du es jetzt nicht gleich aufhörst, dann kannst du was da leben. Also, erstens möchte ich Ihnen sagen, Herr Eder. Nein, ich habe ja nicht. Erstens sind wir nicht per Du. Ja. Und zweitens kann nicht ich was erleben, sondern Sie. Aber verstehen Sie mich doch, Herr Schrader. Eder? Ja. Reparieren Sie ja doch einen Klumpsein. Herr Schrader, um Himmels Willen bleiben Sie da. Ich brauche die Maschine. Ich habe ja nicht ganz wie im anderen geredet. Der Ton gefällt mir nicht. Aber... Wissen Sie, das hab ich nicht notwendig, dass ich mich anschreien lasse. Bleib's da. Es war ja nicht so gemeint. Ich bin furchtbar nervös. Verstehen Sie? Ja. Was fehlt denn der Maschine? Also das kann man so schnell nicht sagen. Nicht? Und so schnell, wie Sie wollen, kann man es auch nicht reparieren. Okay. Tut mir leid. Aber... Da müssen Sie einen anderen holen. Einen, der Sie anschreien lässt. Aber was soll ich denn jetzt machen? Eine neue Maschine kaufen. Aber wenn ich das doch jetzt nicht kann, ich brauche die Maschine. Verstehen Sie mich denn nicht? Um 5 Uhr muss die Reparatur fertig sein. Ja, mei. Das ist eher eine Sache. Ich kann da nichts machen. Entschuldigen Sie schon. Für deiner gut. Ah. Das ist ja zum aus der Haut fahren. Pumuckl. Ja? Eins sage ich dir. Wenn du heute noch ein einziges Mal was verlegst, dann kracht's ja so, dass du... Ich hab überhaupt nichts verlegt. Ich war ja die ganze Zeit hier in der Schaukel. Geh zu, red nicht. Ich kenn dich du. Wenn du nicht dauernd die Schrauben versteckt hättest, dann war der ganze Krach nicht passiert. Hab aber nicht. war der dumme Mensch selber. Ich habe die zweite Strophe von dem Gedicht gemacht. Ja, ja, ja, und ja. Du hast mich so angebrüllt, ja, dass ich den Reim vergessen habe. Jawohl. Ja, ich kenne dich schon. Ja, mei, was mache ich denn jetzt? Vergessen. Was mache ich denn jetzt? Geht der, ohne dass überhaupt was geschenkt ist? Und ich finde den Reim nicht mehr. Hör doch mit dem blöden Reim auf. Das ist aber wichtig. Was ist denn das schon? Sucht er einen neuen? Aber wo kriegt ihr einen neuen Mechaniker her? 100 Mark Transportkosten stehen auf dem Spiel und eine Kundschaft verliere ich auch. Und alles nur, weil ich einen Kobold habe. Nein, alles nur, weil du eine alte Maschine hast und weil du schreist ohne Grund. Ich mag dich überhaupt nicht mehr. Ich leg mich jetzt ins Bett und zieh die Decke über den Kopf und wünsche mich weit weg von dir. Ja, geh zu. Jawohl. Ja, bleib nur unter der Decke drunten, wär gut sein. Ja, und nicht mal ein Gedicht mach ich mehr. Ah, da ist doch noch ein anderer Mechaniker, auch nicht weit weg. Der muss her. Und wenn ich als Gegenleistung gratis einen zweiten Schrank machen muss. Meister Eder brachte es tatsächlich fertig, dass innerhalb kurzer Zeit ein anderer Mechaniker kam. Und der Pumuckl brachte es tatsächlich fertig, unter der Bettdecke zu bleiben. Und der Mechaniker brachte tatsächlich die Maschine wieder in Gang. Also Herr Eder, ich habe getan, was möglich war. Ja. Für die Arbeit geht's noch, aber nachher muss da ein neuer Motor rein, da hilft alles nichts. Ja, mir ist jetzt das Wichtigste, dass ich heute noch fertig wäre. Ich bin ja so froh, dass Sie mir das gemacht haben. Gell, wenn Sie mal irgendwas brauchen, dann stehe ich Ihnen ganz zur Verfügung. Ist schon gut, Herr Eder. Ja. Aber gell, dass die Maschine geht, das hängt nur an einem Faden. Ja. Vorsichtig einschalten und ja nicht zerren oder gar reißen. Nein, gib schon Wacht. So wenig erschüttern wie möglich. Ja, gut. Schauen Sie so. Ja. Ganz langsam Olaf verlassen. Langsam, ja. Na, was ist jetzt? Geht ja gar nicht. Ach so, den elektrischen Hauptschalter müssen wir schon zuerst einschalten. Ja, freilich. Wir keinen Strom. Ja, freilich. Also, nochmal. Ganz langsam. Ja. So einschalten. Denken Sie es? So. Und ganz langsam abschalten. Aha, gut. Jetzt. Also, ich bin Ihnen ja so dankbar. Ich konnte es Ihnen gar nicht sagen, wie. Naja, hoffen wir, dass es durchhält. Ja, wir mit einem rohen Ei gehen mit der Maschine. Und darauf können Sie sich verlassen. Und was kriegen Sie? Was macht's denn? Ja, mei, eine Stunde halt. Sagen wir 8 Mark. Ja, ist gut. 8 Mark, da gingen Sie her, so. So, und da dafür, da kaufen Sie Ihnen noch Zigaretten oder eine Brotzeit. Ah, das brauchst du nicht, ja jeder. Dankeschön. Nein, nehmen Sie es nur. Also, auf Wiedersehen und wenn's wirklich ist, dass es noch einmal nicht geht, dann komme ich schnell rüber. Ah, das war fein. Ja, das mache ich Ihnen einmal sonst. Ja, hoffen wir, dass ich Sie nicht mehr brauche. Also, Wiedersehen und noch einmal Dankeschön. Ah, bin ich froh. Da drauf muss ich jetzt direkt eine Erleichterungszigaretten rauchen. Abi, die Schachtel ist leer. Pumuckl, ich geh bloß schnell in die Wohnung auf und hol mir eine Zigaretten. Aber stell mir da herin ja nichts so, gell? Und vor allem, komm ja nicht an die Maschine hin. Ich komm nirgends mehr hin, denn ich schlafe. Ich schlafe, bis der Schrank abtransportiert ist. Ja, das wäre das Gescheiteste sein. Ist das heiß unter der Bettdecke? Sehr heiß, unter einer Bettdecke beleidigt zu sein. Und ich bin nämlich sehr beleidigt. Ich mag wirklich nicht mal mehr ein Gedicht machen. Höchstens ein sehr, sehr beleidigtes Gedicht. Jawohl, vielleicht so. Bin beleidigt, leidigt. Alles meidigt. Red kein Wort mehr, keines. Bin so stumm wie Steines. So, jawohl, das ist das beleidigste Gedicht, das je ein Nachfahre der Klabautermänner gemacht hat. Und die dumme Maschine, die schaue ich nicht mal an, die verträgt vielleicht sogar das Anschauen nicht. Ich schaue lieber die Wand an, die hat wenigstens keine alten lockeren Schrauben, jawohl. Ui, Meister Eder kommt schnell wieder unter die Decke. So, Dalla, jetzt kann es weitergehen. Nur 4 Stunden, ja, da kriege ich schon noch hin. Also, werden wir mal langsam einschalten. Na, was ist denn jetzt? Die rührt sich ja gar nicht. Ja, ach so. Jetzt erst der elektrische Hauptschalter. Ich bin ganz deppert. Hoppla. Nicht so schnell. Aber sie geht wenigstens. So. Aber was ist denn jetzt? Ja, Himmel, Donnerwetter, was ist denn jetzt? Also, jetzt wäre ich narrisch. Die ist doch gerade noch gegangen. Pumuckl, bist du in meiner Abwesenheit an die Maschine gekommen? Pumuckl, nein, sag's gleich, sonst... Ich bin doch überhaupt nicht da. Sofort kommst du unter deiner Decke raus. Nein, nein. Ich sperre dich mitsamt dein Bett in der Schublade. Und da bleibst du so lang drin, bis du sagst, was du angestellt hast. Nein, nein, du sperrst mich weder mit noch ohne Bett ein. Ich habe nichts getan, ich habe deine Maschine nicht mal angeschaut. Mach mich nicht rasend mit deiner Hupferei, was hast du gemacht? Nichts habe ich. Du machst mich jetzt rasend. Hin und her rasend, jawohl. Hin und her. Ich lass mir das alles von dir nicht mehr länger gefallen, verstanden? Ich schmeiß die raus und sperr alles zu und ich mach das nicht mehr länger mit. Und ich mach das auch nicht mehr länger mit. Ich wandere aus, du, jawohl, nach Amerika. Wenn da herin jemand schreit, nachher schrei ich. An welcher Schraube hast du gedreht? Ich? An einer Schraube? Sofort verlass du meine Werkstatt. Auf der Stelle gehst du raus. Sonst passiert was. Pfui, was hast du für böse Augen. Pfui, was bist du für ein böser, böser Meister Eder. Na, sag ich. Zum Kuckuck mit alle Kobold. Jetzt bleibt mir nichts anderes übrig, als dass ich den Mechaniker nur einmal anrufe. Ist das was? Na? Ah, geh schon frei. Ja, bitte? Ah, da ist noch mal Eder. Sieh, die Maschine geht schon wieder nicht. Was? Ich hab eingeschaltet und schon war's wieder aus. Das gibt's doch gar nicht. Aber wenn ich's Ihnen sag, ich hab überhaupt noch nicht gearbeitet damit. Na, haben Sie nachgeschaut, ob's nicht Ihre Sicherung rausgehaut hat? Nein, das hab ich noch nicht. Geh, schau's doch schnell mal nach. Das ja, ist gut. Es kann nämlich sein, dass durch das viele Hin- und Herschalten der Sicherung zu viel geworden ist. Meines. Aber vergessen Sie nicht, dass Sie vorher den Hauptschalter abdrehen. Ja, ich gebe schon Wacht. Moment, bleiben Sie am Apparat. Ja, ist schon recht. Ja. Ja, fein groß. Die Sicherung ist erlassen. Sie? Ja? Ja, Sie haben recht, die Sicherung war's. Okay. Ja, dass ich an das nicht gedacht habe. Wissen Sie, ich bin ganz durcheinander. Vorhin habe ich schon zuerst die Maschine und nachher erst den Hauptschalter eingeschaltet. Aha, ja, deswegen hat es Sicherung rausgekommen. Ja, also entschuldigen Sie bitte, gell? Aber Sie wissen schon, gell, wenn es pressiert, na hilft immer alles zusammen. Ja, ist schon gut, Herr Eder. Nur nicht nervös werden. Ja, also, auf Wiedersehen. So, jetzt wandere ich aus. Jawohl, Koboldsgesetz hin oder her, ich wandere aus und wenn ich auch nie das Meer finde und sterben muss, weil ich das Meer nicht finden kann und mit keinem Menschen mehr reden kann, nie mehr mit einem Menschen reden, nie mehr sichtbar werden. Oh, ich habe doch gar nichts getan. Ich habe in meinem Leben noch nie nichts weniger getan. Weit, weit weg werde ich gehen und nie mehr werde ich Schokolade essen und nie mehr werde ich Wurst essen, weil Unsichtbare nichts essen. Und ich bleib doch jetzt für immer unsichtbar, weil mich kein einziger Meister Eder mehr anschaut. Sichtbar werden war doch zwischendurch so schön. Und Wurst essen und Schokolade essen. Pumuckl! Ich hol mir noch ein Stück Wurst aus der Küche und nehme es als Andenken mit. Pumuckl! Nein, ich höre nichts mehr. Ich gehe fort, endgültig fort. Pumuckl, wo bist denn? Pumuckl! Du warst ja gar nicht schuld. Ich selber war der Depp. Zu spät. Der Pumuckl verschwindet für immer. Pumuckl, ich hör dich doch schnaufen. Also komm, es tut mir wirklich leid. Soll ich vielleicht noch ein allereinzigstes Mal sichtbar werden? Ein allereinzigstes, allerletztigstes Mal. Schau, ich hab nicht viel Zeit. Aber komm wieder in die Werkstatt. Vielleicht sollte ich auch ein Stück Hobelspäne als Andenken mitnehmen. Sicherung hat's hinausgehaut. Nein, ich hab keine Sicherung hinausgehaut. Ja, da sitzt er ja unter meinem Bett. Pumuckl, sei mir nicht böse. Ich wandere aus. Ein Stück Wurst und ein Stück Hobelspäne nehme ich als Andenken mit. Du darfst mir das Stück Wurst herunterschneiden. Pumuckl, jeder Mensch kann sich einmal irren. Jeder Kobold kann einmal brav sein, aber das glaubt ja dieser jeder Mensch nicht. Doch. Ich glaub's. Mm-mm. Du warst sehr brav und ich war... Sehr, sehr böse. Man sollte dich in eine Schublade sperren. Oh, geh, wenn ich doch nicht reinpasse, Pumuckl. Da muss man dich eben in einen Schrank sperren. Da kannst du dann drin herumtoben und ich lass dich erst wieder heraus, wenn du vernünftig bist. Ja, aber zuerst muss ich den Schrank fertig machen. Ja, und dann sperre ich dich ein. Nein, nicht in den. Sonst wäre ich ja um 5 Uhr abtransportiert. Wieso? Das war du auch nichts, oder? Ach, das weiß ich nicht recht. Ich weiß auch nicht, ob ich nicht doch noch auswandere. Weit, weit weg von dir, jawohl. Das überlegst du dir noch, hm? Nein, ich weiß nicht. Und jetzt kommst mit in die Werkstatt und du kriegst einen Schokolade. Und die arbeitet weiter. Und du tobst nicht mehr? Nein. Und du lässt deinen Zorn nicht mehr an dem unschuldigen, kleinen, ganz braven Pumuckl aus? Nein. Und du bist wieder vernünftig? Ganz vernünftig. Gut. Dann werde ich mich jetzt in meine Schaukel setzen und nachdenken, ob ich geneigt bin, da zu bleiben. Gut, dann gehen wir in die Werkstatt. Ja, es wird höchste Zeit. Ja, gehen wir. So. Und jetzt schalte ich ganz vorsichtig die Maschine ein. Aber was ist denn jetzt? Ja, Himmel, Donnerwetter! Wie bitte? Jetzt habe ich doch eine neue Sicherung rein. Ja, also das ist doch zum... Zum was bitte? Du hörst doch, dass die Maschine nicht geht. Ja, das höre ich, aber ich höre auch, dass du wieder unvernünftig wirst. Ja, da muss man doch der Kragen platzen. Nein, das muss gar nicht. Ja. Ein geplatzter Kragen hat noch nie eine Maschine in Gang gebracht, aber ein elektrischer Hauptschalter. Den hast du nämlich vergessen, zuerst einzuschalten. Jäckel, ja. Halt! Zuerst musst du doch die Maschine wieder ausschalten und dann musst du den Hauptschalter einschalten, ja, und stimmt, dann musst du wieder die Maschine sonst haut ja die Sicherung gleich, ja, wieder raus. Sonst haut es sie. Also ich bin schon so konfus, ja, dass ich alle Handgriffe durcheinander bringe, wie wenn ich noch nie was mit einer Maschine zu tun gehabt hätte. Mhm, also alt wäre ich und blöd. Das macht nichts, das macht nichts. Ich bleib eben dafür jung und gescheit. Ja, und wenn es jetzt nicht geht, also ich hab direkt Angst. Nur Mut, nur Mut. Sie läuft. Tatsächlich, sie läuft. Pumuckl, du bist doch der beste Kobold, den es gibt. So, jetzt geht's aber mit Volldampf ans Arbeiten. Herrschaftszeiten, das blöde Telefon. Soll ich klingeln? Ich gehe gar nicht hin. Das ist aber ganz ein hartnäckiger. Herrschaftszeiten, ich bin nicht da. Also von mir aus... Eder? Ach ja, Herr Eder, es tut mir leid, wenn ich Sie so gehetzt habe, aber gerade ruft mich der Spediteur an, dass der Möbeltransport erst in 8 Tagen abgeht. Was, erst in 8 Tagen? Ja. Ja, Kreuz, Birnbaum. Ich denke, du fauchst nicht mehr. Nein, also ich wollte sagen, das macht gar nichts. Also, naja, es tut mir wirklich furchtbar leid, aber es ist wirklich nicht meine Schuld. Ja. Tja, sowas gibt's. Man zappelt sich ab und ärgert sich und alles war umsonst. Aber, nicht wahr, auch wenn der gute Meister Eder vor Zorn und Nervosität nicht mehr ganz gerecht war, so hat man ihn doch auch ein bisschen verstehen können. Manchmal muss man eben mit Erwachsenen nachsichtig sein. Sogar der Pumuckl hat das eingesehen. Er ist natürlich nicht ausgewandert, sondern hat seine Reiseandenken in Form von einem Wurstzipfel und einem Stück Schokolade verzehrt. Das war sehr gescheit von ihm. Und noch gescheiter war das Gedicht, das er auf die Geschichte gemacht hat. Es ist nicht zu loben, wenn Menschen toben und dann mit mächtigem Geschrei mich verdächtigen. Doch üb ich jetzt Großmut, weil das allen wohl tut. Mich wieder versöhn ich, denn der Kluge ist König. Das ist ein feines Gedicht. Da habe ich 17:43:09 dran hingedichtet. Da bin ich sehr zufrieden. Der Pumuckl ist sehr zufrieden. Nun, dann wollen wir auch zufrieden sein. Und das nächste Mal dann hören, wie die Geschichte von Meister Eder und seinem Pumuckl weitergeht. Auf Wiederhören.